kleines Dorf, so still und weit. In diesem Tal, da blüht die Zeit. Die Wälder rauschen, die Wiesen blühen. Hier kann man leben und auch träumen. Unter Sternen den Himmel sehen, Frieden finden, niemals gehen. O Wiesental, du Perle im Grünen, dein Charme lässt die Herzen blühen. Hier in der Natur, da sind wir frei. In Wiesental, da werden die entzwei. Am klaren See, die Sonne lacht. Wir tanzen leicht bis tief in die Nacht. Die Freunde hier, sie sind so nah. In diesem Tal, da ist alles klar. Gemeinsam singen, das Herz voller Glück. Jeder Moment bringt uns Stück für Stück. Oh, Wiesental, du Perl.